Den 15er bitte. Hier. Ah, danke. Jetzt noch etwas fester anziehen. Fertig. Wie sieht's auf deiner Seite aus? Ha, schon lange. Dann lass uns mal den Strom einschalten. Okay, Hebel ist umgelegt, jetzt heißt es warten. Du? Ja? Wie viele Schrauben hast du eigentlich übrig behalten? Wie? Was? Schrauben übrig behalten? Übrig behalten. Nicht verwendete Schrauben. Nicht mehr benötigte. Ich weiß ja, was du mit übrig meinst. Ich verstehe nur nicht, wie du welche übrig behalten haben willst. 3 Schrauben sind einfach übrig geblieben. Was? Bei dir wohl offensichtlich nicht. Nein, aber natürlich nicht. Sofort abbrechen! Sag bitte, dass das Ventil da drüben Dampf ablassen soll. Nein! Rette dich, wer kann!